bist wieder mal auf Party mit deinen Freunden unterwegs. Und ich sitz allein zu Hause, fragst dich nicht mal, wie's mir geht. Und ich krieg kein Auge zu, es sind nur Bilder in meinem Kopf. Mensch, was hab ich mir schon wieder von dir erhofft? Denn wir haben's probiert, haben alles riskiert. Du hast nichts kapiert. Ich hab geweint, dich verflucht. Wir haben's nochmal versucht. Und jetzt stehen wir hier. Doch wir haben schon so viel erlebt. Haben gelacht und sind gemeinsam geschwebt. Jeden Sturm überlebt. Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht. Scherben spiegeln das Licht. Sie verletzen mich nicht. Ich lebe in der Wirklichkeit und nicht in der Vergangenheit. Scherben spiegeln. Doch jetzt beginnt eine neue Zeit. Die Erinnerung ist das, was bleibt. Scherben spiegeln das Licht. Ich kann es kaum ertragen, dir in die Augen zu sehen. Denn ich weiß, es könnte wieder etwas um mich geschehen. Warum machen wir es uns schwer, wenn es doch so einfach ist? Denn ich weiß, dass du mich auch vermisst. Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht. Scherben spiegeln das Licht. Sie verletzen mich nicht. Ich lebe in der Wirklichkeit und nicht in der Vergangenheit. Scherben spiegeln. Doch jetzt beginnt eine neue Zeit. Die Erinnerung ist das, was bleibt. Scherben spiegeln das Licht. Vielleicht war es nicht die richtige Zeit. Vielleicht waren wir noch nicht so weit. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und vielleicht werden wir dann alles geben. Scherben spiegeln das Licht. Auch wenn alles zerbricht. Scherben spiegeln das Licht. Sie verletzen mich nicht. Ich lebe in der Wirklichkeit und nicht in der Vergangenheit. Scherben spiegeln.